servus und grüezi, liebe Hörer und jetzt auch Leser der Deutschen Funksendung. Wir kommen seit 1965 jede Woche zu Ihnen ins Wohnzimmer mit Berichten, die eine Brücke zwischen Westflorida und der deutschsprachigen Welt schlagen. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die Sie jetzt ganz herzlich zur heutigen Sendung begrüßt. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Liebe Freunde der Deutschen Funksendung, Nachrichten der Deutschen Welle Bonn können Sie abrufen unter der Internetadresse www.dw-world.de. Sowohl Livestreaming als auch News on Demand können Sie dort hören. Cultural Center for German Language invites you to AIM programs. The Cultural Center offers monthly programs to its members, organized events and group excursions to cultural venues such as museums, theaters with exhibitions, opera, music often paired with optional visits to European restaurants, all in the spirit of sharing German and German-speaking heritage in a variety of cultural settings. Shared events with the German-American organization like the German-American Society of Pinellas, the German-American Social Club of Newport Richey, the German-American Society of Florida, and the Richard Wagner Society, and events from opera, classical concerts, to the celebration of German folk culture and traditions during Mayfests, German Heritage Fests, and Oktoberfests may be found in the Cultural Center's program. The Cultural Center offers German tutoring by professional instructors. It is a German culture and informational resource for those interested in learning and keeping fluent one's German language skills. Please contact Suzanne Nielsen at 813-254-5088. All events of the Cultural Center are announced regularly on the German Radio Show at www.germanradioshow.com. Top left button, audio blog. Read, hear, and see a new show every Sunday with archive shows on www.germanradioshow.blogspot.com. Membership to the Cultural Center for German Language is $25 individual and $35 for a family per year. For information, please call President Suzanne Nielsen at 813-254-5088. Europäische Eleganz, erstklassige Gastronomie und einen herrlichen Blick vom Speisesaal und der Terrasse aufs Meer? Im Bon Appetit Restaurant in Dunedin, Florida. Vom köstlichen Maine Hummer oder Krevettencocktail vor der Hauptspeise zu wunderbaren Fischgerichten bis zu Filet Mignon vom Feinsten. Und als Abschluss eine Crème Brûlée oder einen hauseigenen Wiener Kaffee. Ein Restaurant erster Qualität für den individuellen Appetit auf Gourmet-Speisen oder auch zum opulenten Buffet zu den Feiertagen. Peter Kreuziger, Karl Riedel und ihr internationales Team mit Küchenchef Klaus Riedel bieten Ihnen ein Fest für Ihren Gaumen. Genießen Sie den Meeresblick von der Terrasse und dem Speisesaal. Bon Appetit Restaurant, eine elegante Erfahrung mit europäischem Flair in Westflorida. Reservieren Sie gleich Ihren Tisch unter 727-733-2151. Bon Appetit Restaurant, Marina Plaza, Dunedin, Florida, 34698. Täglich von 11.30 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Mmh. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht Ihnen weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute haben wir bereits den dritten Advent. Heute ist der 12. Dezember 2021 und ich habe für Sie einige kleine Leckerbissen zu Weihnachten, also einige Erinnerungen an die Weihnachtszeit. Vielleicht können Sie sich das noch vorstellen, vielleicht haben Sie das aus Erzählungen der Eltern oder Großeltern selbst schon einmal gehört oder auch in Büchern gelesen. Das Erste, was ich Ihnen bringen möchte, ist etwas, was mir jetzt gerade in die Hände fiel. Und zwar ist das ein Buch von der Angelika Schrobsdorf. Und das heißt, Angelika Schrobsdorf, du bist nicht so wie andere Mütter. Die Geschichte einer leidenschaftlichen Frau, im DTV-Verlag erschienen. Und da geht es um eine Berliner Kindheit, da meine Mutter selbst, der ich immer vorlese, in Berlin auch groß geworden ist, habe ich gedacht, das wird sie sicher auch an eigene Zeiten erinnern, an einige Ortsbeschreibungen oder überhaupt Beschreibungen. Und da muss ich sagen, Schrobsdorf Angelika macht das fantastisch. Wunderschöne Beschreibungen und vielleicht auch etwas für Sie zum Nachlesen. Und hier geht es zum Beispiel, weil da mehrere Weihnachten natürlich vorkommen, die Angelika als junges Mädchen erfahren hat, mitgemacht hat und auch sehr, sehr gut beschreibt. Ich muss dazu sagen, sie ist an Weihnachten geboren, also am 24. Dezember. So war es natürlich für sie, dann immer Geburtstag feiern und Weihnachten feierten. Und da ihr Vater zwar preußisch, aber ihre Mutter jüdisch war und die Großeltern auf der einen Seite dann natürlich sehr preußisch und auf der anderen Seite nicht unbedingt Weihnachten feierten, war das natürlich für sie eine interessante Weihnacht immer wieder, weil sie wissen konnte oder vielleicht gar nicht gewusst hat, dass die anderen Großeltern das Weihnachten einfach nur notgezwungen als mit von der Partie bei den anderen Schwiegereltern der Frau, der Elsa Schrobsdorf, zugegen waren. Also, hier beschreibt sie also dieses letzte glückliche Weihnachten 1934, bevor sie dann mit ihrer Mutter nach Bulgarien ging. Wir haben 1934 noch mit O-Mutter und O-Papa Kirschner zusammen Weihnachten gefeiert, sowohl bei uns in der Hubertusallee als bei den Großeltern Schrobsdorf. Es war das letzte Mal und das Wegfallen dieses Ereignisses wird das einzige gewesen sein, das die guten Großeltern Kirschner im Zuge der großen, beklemmenden Ereignisse nicht bedauert haben. Am 24. Dezember hatten wir immer ein geballtes Programm. Morgens fand meine Geburtstagsfeier statt, mit anschließendem Frühstück, Champagner, an dem ich auch einmal nippen durfte, und natürlich vielen Geschenken. Mit denen spielte ich, bis um 4 Uhr die Großeltern Kirschner eintrafen und von meinen Eltern die nächste Bescherung vorbereitet wurde. Damit wir ja nichts von den Vorbereitungen sahen, mussten wir alle im Kinderzimmer verschwinden und dort bei geschlossener Tür warten. Ich war so aufgeregt, dass Urmutter mir wiederholt die Hand auf die Stirn legte und seufzte. Das ist alles zu viel für das Kind. Sie wird uns noch krank werden. Aber Opapa lächelte und meinte, vor Freude wird man nicht krank, nicht wahr, mein Angelinchen? Und dann stellte er mir die Frage, die an keinem meiner Geburtstage ausblieb. Ist's schön, Geburtstag zu haben? Da mein Vater jedes Geschenk mit dem größten Ordnungs- und Schönheitssinn platzierte und immer wieder vor den Baum treten musste, um eine Kerze gerade zu rücken, eine Krippenfigur 1 Zentimeter vor oder zurück zu stellen, dauerte es unerträglich lange und hätte noch viel länger gedauert, wenn meine entnervte Mutter nicht kurzen Prozess gemacht, die Tür aufgerissen und uns gerufen hätte. Wir kamen dann alle aus unseren Zimmern, Elisabeth und Gertrud in dunklen Kleidern, Peter noch schnell die Krawatte bindend, und stiegen die Treppe hinab. Elisabeth und Gertrud waren die guten Geister im Haus, die also geholfen haben. Die waren natürlich bei der Bescherung dabei. Meine Mutter saß am Flügel und spielte »Ihr Kinderlein kommet«, mein Vater zündete gerade die letzte Kerze an und Opapa, den der Anblick der bunten, glitzernden, mit vielen brennenden Kerzen geschmückten Tanne nach wie vor in heillose Angst versetzte, sagte »Liebes Fräulein Gertrud, könnten Sie bitte einen Eimer Wasser holen?« Erst wenn der gefüllte Eimer neben dem Baum stand und er jede Kerze auf eine Gefahr hin gemustert hatte, beruhigte er sich etwas, und meine Mutter stimmte »Stille Nacht, heilige Nacht« an. Wir, bis auf die Großeltern, die Christ, der Retter ist da, nicht über die Lippen brachten, und meinem Vater, der zu keinem richtigen Ton fähig war und daher nur vor sich hin brummte, sangen mit. Hatten wir uns etwas mühsam durch das Lied manövriert, las mein Vater uns die Geburt Jesu aus dem Neuen Testament vor. Der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Darauf fand die Bescherung statt, die reichlich und zur allgemeinen Zufriedenheit ausfiel. Doch ich hatte kaum Zeit, mit dem neuen Schub Geschenke zu spielen, denn um 7 Uhr mussten wir schon bei den Großeltern Schrobsdorf erscheinen. Und hier brach die totale Weihnacht über uns herein. Ich habe nie wieder einen derartigen Aufwand und Luxus gesehen, wie in den der Schrobsdorfschen Villa. Das musste man dem preußischen Junker lassen. Er war nicht geizig und er verstand es zu repräsentieren. Der Gabentisch für die etwa 25 Festteilnehmer reichte von einer Wand der riesigen Halle bis zur anderen. Die Edeltanne, das makelloseste Exemplar seiner Gattung, berührte mit ihrem großen funkelnden Stern die 6 Meter hohe Decke und war mit silbernen Kugeln, Lametta und einer Unzahl Kerzen geschmückt. Die gedeckte Tafel mit ihrem Kristall und Silber war fast so lang wie der Gabentisch und so glitzernd wie der Weihnachtsbaum. Und wir waren alle in Harmonie und Wohlgefallen versammelt. Die Dienstmädchen in besonders hübschen Spitzenschürzchen, der Gärtner, der Chauffeur Lange mit Frau und Tochter in ihrer Sonntagskleidung, die aussah, als sei sie eine Nummer zu klein, ein paar vom Schicksal benachteiligte Verwandte und die sich dezent im Hintergrund hielten, also diese Verwandten, und die 3 Söhne des Hauses, Erich mit Frau und Schwiegereltern, Alfred mit Frau und Schwiegermutter, Walter mit der jüdischen Verlobten. Ich weiß nicht, wer von der weitläufigen Familie Schrobsdorf überhaupt wusste oder ahnte, dass das Haus so zusammengesetzt war, aber jedenfalls hat man alle in der Familie viel Freude in dieser Zeit und bei diesem letzten Weihnachten. Ja, es war ganz wunderbar, der Glanz und die Pracht und die Feierlichkeit, die festlich gekleideten andächtigen Menschen, der Duft aus Bienenwachs und Pfefferkuchen, die erhabenen Weihnachtslieder. Ich stand neben Opapa Kirschner und hielt seine Hand, denn ich wusste, dass er uns bereits alle in Flammen aufgehen sah. In dieser überwältigenden Atmosphäre wagte er es nicht, um einen Eimer Wasser zu bitten und musste sich wohl auch eingestehen, dass bei der Umfang und der Tanne wenig ausgerichtet hätte. So blieb er tapfer, lächelte, wenn auch ein wenig gequält, sein bezauberndes Lächeln und dachte wahrscheinlich an seinen ersten Fehltritt. Elsteins kleines, zerzaustes Bäumchen, das er vor seinem Vater Aaron in der Besenkammer hatte verschwinden lassen. Und O Mutter, noch etwas kleiner geworden, das Gesicht noch etwas tiefer von Schwermut und Skepsis gezeichnet, schaute ernst und unbeteiligt vor sich hin. Woran dachte sie? An ihren Sohn, dessen Leben vielleicht anders verlaufen wäre, und viele, viele andere Dinge. Oh, ich war glücklich an diesem 24. Dezember, an dem es drei Bescherungen gab und Glanz und Pracht und Feierlichkeit und Eltern und Großeltern und Geschwister und Harmonie und Wohlgefallen. Somit endet die Weihnacht 1934 für Angelika Schrobsdorf, die Beschreibung davon. Und später wohnte sie im Ausland, in Bulgarien, mit ihrer Mutter und ihrer Schwester. Und ich bin natürlich auch mit meiner Mutter so in Gedanken an unsere Weihnachtsfeiern, an unsere Feste zurückgegangen. Und da gab es natürlich für uns in der Familie auch diverse Phasen in unserem Leben. Die Phase auch mit den Großeltern zusammen, den Eltern meines Vaters, wo man unter einer Tanne saß, die auch mit Lametta und silbernen Kugeln behängt war, wie eben auch bei dem Erich Schrobsdorf und seiner Frau. Er liebte halt so eine sehr simple bzw. eine sehr schlichte und schöne Weihnacht. Und dann muss ich an das amerikanische erste Weihnachten, das ich mit 4 Jahren erlebte, mit 4,5 Jahren erlebte, denken, wo also Weihnachtsbäume aus Plastik dastanden, aus weißem Plastik, die mit allerlei Farben angestrahlt wurden bei unseren Verwandten und unseren Nachbarn. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt, sowas anderes. Und natürlich unser eigener Fisch zu Weihnachten, während alle anderen einen Truthahn verzehrten und die Kinder der Nachbarschaft bei uns gucken kamen, weil wir natürlich ganz anders Weihnachten feierten als sie. Und was anders waren, war natürlich komisch und nicht für uns Kinder war das sehr peinlich, denn wir wollten ja sein wie alle anderen, beziehungsweise ich vor allem, denn mein Bruder war noch ein Baby. Und natürlich später in meinem Leben, als meine Mutter verstanden hatte, dass uns die bunte Weihnacht doch sehr fehlte, und zwar in den 60er Jahren fehlte, und sie dachte, sie könnte das später dann nachholen. Und da habe ich ihr dann gesagt, es wäre ein bisschen spät, denn da war es mir auch nach Strohsternen und Äpfeln polierten am Baum. Und die kann man ja also in unserem schönen Florida inzwischen auch nicht aufhängen, denn dann kommen alle möglichen anderen Tiere, die sich an den Äpfeln auch erfreuen werden. Und das wiederum ist nicht gewünscht. So, und Sie sehen also, dass in jeder Phase des Lebens man Wünsche hat, die sich erfüllen, manche, die sich nicht erfüllen. Und zurückdenken kann man an all diese Zeiten. Und vielleicht haben Sie jetzt auch einige Erinnerungen geweckt bekommen dadurch. Jetzt möchte ich mit Ihnen von der Berliner Weihnacht der Schrobsdorfschen Villa in die Wohnung meiner Mutter finden, nämlich in die Wünsdorfer Wohnung, also ein paar Kilometer außerhalb von Berlin. Und damals in ihrer Kindheit, was in der Vorweihnachtszeit und in der Weihnachtszeit geschah, das beschreibt unsere Mitarbeiterin Anneliese Schmidt und meine Mutter ganz wunderbar. Und ich habe für sie eine Erzählung gefunden in ihrer eigenen, die sie selbst vorgelesen hat. Sie hat sie natürlich geschrieben, aber auch jetzt habe ich diese Aufnahme gefunden, wo sie sie auch selber vorgelesen hat. Und das möchte ich Ihnen als nächstes bringen. Also Wünsdorfer Weihnacht Anneliese Schmidt hat sie geschrieben. Ihre Kinder Weihnacht. Wünsdorfer Weihnacht. Zuerst war es nur wie ein zarter Hauch, der sich wie Puderzucker auf das verdorrte Gras und die dürren Zweige der Birken legte, sich dann mehr und mehr zu einem dicken Teppich verdichtete, denn schon seit einigen Stunden hatte es zu schneien begonnen. Kiefern, Fichten und Sträucher, die den großen Rasenplatz mit der zentralen Buddelkiste hinter unserem Haus einrahmten und von den anderen Wohngebäuden am Parkring abgrenzten, neigten sich langsam unter der Last der weißen Polster. Eine wunderbare Stille breitete sich im Dorf aus. Die Schritte der Fußgänger, die Geräusche der hin und wieder vorüberfahrenden Autos versanken in der Winterwelt. Die für uns Kinder schönste und wundersamste Jahreszeit war angebrochen. Meine Schwester Rosemarie und ich saßen im Kinderzimmer und arbeiteten Kreuzstichdecken unter Anleitung der getreuen Luise, die nun schon seit einigen Jahren unserer Familie diente. Das Weihnachtsfest stand unmittelbar bevor. Ein jeder versuchte, die geheimnisvollen Vorarbeiten vor dem anderen verborgen zu halten. Die Wohnung war vom Duft der Pfefferkuchen erfüllt, in den sich der Geruch von Tannengrün mischte. Nacheinander verschwanden die Puppen aus dem Kinderzimmer und kehrten nach einigen Tagen auf ebenso geheimnisvolle Weise wieder zurück. Während Luise uns zu Bett brachte, sangen wir mehrstimmig all die schönen Weihnachtslieder und zuweilen erzählte Mutter Geschichten aus ihrer Kinderzeit während des Ersten Weltkriegs. Hierzu legte sie sich auf den Rand eines unserer Betten, denn sie litt, solange wir uns besinnen konnten, unter starken Rückenschmerzen. Abend für Abend wurde eine Kerze im Adventshäuschen entzündet, vorsichtig das Pappdach mit dem Schornstein wieder darauf gesetzt und Rosemarie und ich durften die kleinen Fenster öffnen, ein jedes eine Hälfte, bis dann endlich zum Schluss das große Tor mit dem Jesuskind in der Krippe an die Reihe kam. Wie unruhig schliefen wir Kinder während dieser letzten Nacht vor dem Fest. In langen Nachtstunden hatten unsere Eltern die letzten Vorbereitungen im Weihnachtszimmer getroffen. Die Schiebetüren waren verschlossen und die Glasscheiben verhängt. Nur wenn die Eltern dort ein- und ausgingen, konnten wir wohl manchmal einen Schimmer von wehendem Lametta erhaschen. Schon am Morgen des 24. Dezember hatte Luise verweinte Augen, solange wir sie kannten, aber besonders an solchen Festtagen, die der Familie gewidmet waren, litt sie unter starkem Heimweh. Aus Schlesien war sie von unserer Breslauer Großmutter zu uns nach Wünsdorf bei Berlin gewechselt, weil sie sich nach einem Heim mit Kindern sehnte. Oft kamen ihr dennoch schon morgens beim Bettenmachen die Tränen, und wenn ich sie weinen sah, dann heulte ich derart laut und heftig mit ihr, dass sie erschrocken innehielt und flüsterte, »Sei bloß ruhig, Annelies, wenn das die Mutti hört.« Und so beruhigten wir uns beide immer wieder. Meist gingen Rosemarie und ich am Vormittag zum Schlittschuhlaufen auf den Wünsdorfer See, wo wir unsere Schulkameraden trafen. Mit erstarrten Füßen und Händen und geröteten Wangen kehrten wir nach Hause zurück. Am frühen Nachmittag ging die Familie gemeinsam in die alte Dorfkirche, wo man Freunde traf und sich ein frohes Fest wünschte. Nach Hause zurückgekommen, setzte sich Vater vor der Bescherung ans Klavier und spielte in vollen Akkorden Weihnachtslieder. Als dann schließlich »Stille Nacht« von weitem aus dem Grammophon ertönte, durften wir endlich das Weihnachtszimmer betreten. Bis auf die oberste Spitze flackerten die vielen Lichter am Baum. Zunächst übergaben wir Kinder unsere sorgsam eingepackten Geschenke und sagten die von Luise einstudierten Gedichte auf, nicht ohne hin und wieder einen Blick auf den ausgezogenen Esszimmertisch zu werfen, auf dem all die wunderbaren Gaben liebevoll ausgebreitet lagen. Für mich war stets die neue Puppe das Beglückendste, während das kostbare Tafelsilber, welches von den Großeltern und Paten regelmäßig geschickt wurde, kaum Beachtung fand. Rosemarie, die Ältere, war anders geartet. Für sie spielten Kleidung und Bücher eine wesentlich größere Rolle und das Puppenspielen endete meist schon mit dem letzten Ferientag. Hingegen bereitete ihr das Glas mit Mixed Pickles aus dem Breslauer Paket von Omi Gretchen besondere Freude. Voller Heiterkeit endete der Heilige Abend immer dann, wenn unser Vater umständliche Vorbereitungen für die Blitzlichtaufnahmen traf. Die Teppiche wurden zusammengerollt, eine Schnur durch das Zimmer gespannt und ein Pulvertütchen daran gehängt. Der Fotoapparat wurde aufgestellt und die Familie vor dem Baum platziert. Ein Surren des Zeitauslösers, ein greller Puff an die Zimmerdecke, ein Klick und alles war vorbei. Der Effekt auf den Fotoabzügen war dann stets der gleiche. Vater schien hinter dem Baum zu stehen, weil er sich zum Schluss noch schnell dazugestellt hatte. Danach wurde der Baum mit all dem süßen Naschwerk geplündert. Wir durften ausnahmsweise etwas länger aufbleiben und nahmen schließlich die schönsten Spielsachen mit ans Bett. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken. Ich wünsche Ihnen noch viel Freude bei den neuen Filmen, die kommen. Wir haben ja einige Besprechungen. Vielleicht hören Sie sie oder lesen Sie. Es gibt Theaterstücke, die wir jetzt auch in dieser Sendung bringen, beziehungsweise die Besprechungen dazu. Da gibt es nämlich Jacob Marleys Christmas Carol von American Stage, ein ganz neues Stück. Und weiterhin in Sarasota im Arcelo Rap Theater gibt es Hair, das Musical Hair. Und diese beiden Stücke sind sehr interessant. Dazu dann noch Jobsites Theater bringt Ihnen eine Reprise des Struwwelpeters bzw. Shock-Headed Peter. Also noch einige Aufführungen davon. Und somit haben wir für Sie also ein sehr breit gefächertes Programm. Das Florida Orchester bringt Weihnachtskonzerte und den Messia und also von Händel und natürlich auch noch viele andere Konzerte, die Sie auch im Hinblick auf das neue Jahr mitbekommen können. Wir haben für Sie als Weihnachtsgabe haben wir für Sie ein paar Karten fürs Florida Orchester, die Sie im neuen Jahr dann benutzen können, die Sie gewinnen können. Wir freuen uns, Ihnen die zur Verfügung zu stellen. Bitte schreiben Sie uns gerne und zwar mit dem Stichwort Florida Orchester. Und dann natürlich sagen Sie uns bitte eines der Konzerte, die im nächsten Jahr stattfinden werden in der Masterworks-Serie. Daraufhin freuen wir uns, wenn Sie uns schreiben und Sie können dann zu den Gewinnern gehören dieses Kartenpaares für das Florida Orchester im Jahre 2022. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Weihnachtszeit. Backen Sie ein wenig. Ich habe hier von meiner das ist meine Tante, eine entferntere Tante, aber sie hat mir ganz schnell, sie übt gerade sich im Weiterschicken von Dingen und hat mir also ein ganz simples Plätzchenrezept geschickt und zwar heißt das Rahmplätzchen mit nur 3 Zutaten und sowas von lecker. Es sind lauter kleine Herzchen auf dem Teller, die hier zu sehen sind. Und hier steht 360 Gramm Mehl, 250 Gramm Butter und 160 Gramm Sauerrahm. Dazu kommt noch oben drüber Zimt und Zucker zum Wälzen. Also darin wird der Teig gewälzt zum Schluss. Zubereitung: Mehl, Butter und Sauerrahm zu einem Teig verarbeiten, 3 Stunden kalt stellen, dann nicht zu dick ausrollen, gehen nämlich auf, ähnlich wie Blätterteig, und verschiedene Formen ausstechen. Hier sind es lauter Herzchen. Bei ca. 200 Grad Celsius 10 bis 15 Minuten backen, noch heiß in Zimt und Zucker wälzen. Na, das ist doch was. Das ist wunderschön und wir hoffen, dass Sie Spaß haben beim Backen. Und am Mikrofon war Susanne Nielsen und an der Technik, wie immer, unser Produzent Bill Davidson. Wir beide wünschen Ihnen jetzt ein ganz tolles Weihnachtsfest und dann wünschen wir Ihnen natürlich auch ein frohes neues Jahr. Aber das kommt ja dann noch und Sie hören uns ja in der Zwischenzeit noch mit 2 schönen Sendungen vor dem Termin. Und da geht es noch um eine Ost-West-Sendung. deutsche Weihnachtsgeschichte und ein Gespräch mit Margitta Krawczyk und ihrem Mann Horst zur Weihnachtszeit. Das habe ich vor ein paar Jahren aufgenommen und wie gesagt, das ist immer interessant, wie andere Menschen feiern und auch wie ihre Verwandten feiern. Das war ja noch ein geteiltes Deutschland zu der Zeit, wo Margitta diese Geschichte geschrieben hat. Tschüss, ciao, auf Wiederhören, bye bye, Ihre Susanne Nielsen, seien Sie nett zueinander und Produzent Bill Davidson, tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu, lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine, Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke. Eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine, Britta und anderen Freundinnen. Jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit. Schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch, Bücher und anderes zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem neuen Buchclub mitmachen. Leser und Leserinnen wie Sie, senden Sie uns Ihre Empfehlungen und sagen Sie uns, was Ihnen daran gefallen hat. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Über Messenger oder direkt auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns über Ihre Ideen. Ihre Susanne Nielsen. Kino, Kino, Kino. Wer den Namen Julia in den USA hört und zur Generation gehört, die sich endlich von Mutters aufgewärmten TV-Dinners lösen wollten, dann sind die heutigen Großmütter natürlich dran damit, die wissen, es gibt nur eine Julia, Julia Child. Wer war diese große stattliche Köchin, deren eindringlich hohe Stimme durch Amerikas Küchen auf dem kleinen, zunächst noch schwarz-weißen Fernseher auf dem Küchentresen drang und natürlich durch ihr Kochbuch Mastering the Art of French Cooking die Kochkunst der amerikanischen Hausfrau radikal veränderte. Man kochte wieder, man wollte etwas auf den Tisch bringen, das schmackhaft und, wie die Köchin zeigte, Spaß zuzubereiten machte. Der Dokumentarfilm zeigt ihren Weg von der jungen Tochter aus gutem Hause, konservativ natürlich, das zur Ehefrau erzogen und dann doch alleine loszog in die Fremde, in den Orient, durch den Krieg aus dem behüteten, aber auch von der erzwungenen Frauenrolle befreiten Leben. Ihre Liebe wuchs sanft und auch diese sehen wir in Bildern und Erzählungen mit Auszügen aus Briefen und auch Julias eigenen Rückblicken. Letztlich bahnt sie sich durch ihre Liebe zum Essen und Kochen einen Weg, die sie wie eine Wissenschaftlerin diesen Weg angeht, in die Herzen der Amerikaner und besonders in die Herzen der amerikanischen Hausfrauen. Der Film zieht den Zuschauer liebevoll in seinen Bann. Es wird Julias Lebens- und Liebesgeschichte gezeigt, nicht nur mit dem Essen, sondern mit ihrer großen Liebe, ihrem Mann. Man fand sich im Krieg in Sri Lanka und danach ging das Paar nach Paris und dort entdeckte Julia Liebe und viele Ebenen zum Land, zu den Menschen, dem Lebensstil und vor allem zur französischen Küche. Wie sie aus den gesellschaftlichen Erwartungen ihrer Familie ausbrach, so traute sie sich nun und wurde eine gelehrige Schülerin der ganz, ganz großen männlichen Küchenchefs. Julia meisterte die Cordon Bleu-Ausbildung und brachte sie mit nach Hause in die USA. Und dort fand sie eine Wirkungsstätte im Fernsehen, auf PBS. da sie dies in den verschiedenen Sendungen und immer ernst genommen tun konnte, bis in ihre 90er Jahre verdankte sie ihrer ersten großen, schweren Projekt, das eine Kochbuch zu schreiben. Sie und ihre Kolleginnen Louisette Pertoll und Simone Beck schrieben fast eine Dekade lang. Dann musste dieses Buch verlegt werden. Es war das einzige Kochbuch, das erklärte, wie man echte französische Gerichte in amerikanischen Küchen mit amerikanischen Zutaten zubereitete. Alfred Knopf nahm es an und hat es nie bereut. Der Weg war spannend, Julia hinterlässt einen bleibenden Eindruck und ihre Kochkunst veränderte alles, machte den Weg frei für die amerikanische Küche von heute. Dafür müssen wir sehr, sehr dankbar sein und der Film zeigt diesen Weg. King Richard ist ein biografisches Drama. Regie führte Rinaldo Marcus Green nach einem Drehbuch von Zach Baylin. Und dass Will Smith diese Geschichte sein eigen macht, die Hauptrolle spielt, zu diesem König Richard, der lenkt und führt wird, ist wunderbar für beide. Will, der Schauspieler und sendungsbewusste Produzent, mit diesem Träumer und Zauberer verschmolzen. Er bringt uns in seinem neuesten Film die Geschichte eines Vaters, der für seine Familie etwas ganz Besonderes vollbrachte. Mit der positiven Einstellung und einem sich nicht unterkriegen, komme da, was da kam. Die Faust der Neider, die aus der eigenen Frustration ihn, den Träumer, mit allem Mitteln hindern will, macht sich Richard Williams zielstrebig auf den Weg zum Glück. Selbst sein verfasster Plan, ein vielseiten umfassender Wegweiser, den der Vater zweier Töchter, Venus und Serena Williams, verfolgt, sieht vor, dass die Töchter zum Erfolg auf dem Tennisplatz, einem traditionell weißen Sport, finden. Sie tun dies durch hartes Training, das beide Eltern fördern und fordern, und die beiden Mädchen mit Elan und natürlich auch von Ojone Ellis und Sania Sidney gespielt, mitmachen. Und siehe da, sie führt zu dem, was der Vater Richard gleich in den ersten Minuten oder in den ersten Szenen des Filmes voraussagt. Seine Töchter werden in eine große Villa ihrer Wahl ziehen können, an denen sie auf dem Weg zu einem Tennisclub der Reichen vorbeifahren. Von der Straßen in Compton, California, auf die Weltbühne des Tennissports werden die beiden jungen Mädchen zu Ikonen, die Serena und Venus heute sind. Ihr Vater ist der König, der ihnen den Weg weist und half, dass sie nie dieses Ziel aus den Augen verloren. Eine perfekte Rolle für den sympathischen Will Smith, der dem tatsächlichen Richard Williams so nahe kommt, dass wir alle Genossen und großen und kleinen Schachzüge so bewundern wie die Töchter, die heute am Ziel vor allem ihrer Träume sind, und zwar der Träume des Vaters. Auch wenn wir die Geschichte kennen, der Weg dorthin auf der Leinwand zu erleben, ist faszinierend. Ein sehenswerter Film. Belfast, die Geschichte eines kleinen blonden Jungen, Buddy, hinreißend von Jude Hale gespielt, während der Zeit, die die Nordiren The Troubles nennen und die die Menschen versuchen, heil zu überleben, zu überstehen, ohne sich von zwei Seiten einschüchtern zu lassen. Dies alles durch Kinderaugen zu betrachten, ist Kenneth Branaghs eigene Geschichte, denn der Shakespeare-Schauspieler schaut in diesem Film als Regisseur in die eigene Vergangenheit. Seine Eltern sind jung und schön und nicht für diese Zeit gemacht, wo sich durchzuboxen der einzige Weg schien. Aber der Vater geht nach England arbeiten und die Mutter hält sich bedeckt. Der kleine Sohn versucht es allen recht zu machen, dem Vater, der ihn schützt, sich aber zumeist raushält, die Mutter, die sich Sorgen macht, und die Großmutter, von Dame Judi Dench wunderbar gespielt, die ihn verhätschelt, der Bruder, der schon mittendrin hängt und nicht mehr unparteiisch sein kann. Der Großvater, Kieran Hines versucht den Kleinen auf den rechten Weg in eine für ihn positive Zukunft zu lotsen. während er selber nicht mehr folgen wird. Es ist ein wenig zu verträumte Vision der Zeit der Unruhen. Man sieht die Szenen des Unglücks und der Verletzungen nicht. Es ist die Zeit eines Kinderglücks. Trotz alledem, harmlos kann so eine Kindheit nicht gewesen sein. Der Regisseur hätte sich in Belfast ein wenig mehr an der Realität halten und auch reiben können. Die Nostalgie ist in Schwarz-Weiß ein wenig eindimensional, trotzdem sehenswert. Passing ist ein schöner, wenn auch sehr trauriger Film über die 20er Jahre in New York, als in Harlem noch viele ihr ganz eigenes Leben lebten und die Protagonistin einen weißen Südstaatler heiratet, der nicht weiß, dass sie eine Farbige ist. Die Tragik ihrer Herkunft und ihrer Sehnsucht noch einmal in die Geschichte dieses Films. Ist die Geschichte dieses Films. Antlers ist einer der Filme des Horrorgenres, die einem in Erinnerung bleiben werden, weil sie ein abgerundetes Bild der trostlosen Landschaft und der Menschen, die in dieser Landschaft in einer Kleinstadt leben. Ihre Probleme sind ernst zu nehmen, sind und plausibel und sie sind geschädigte Existenzen und dazu noch von der indigenen Bevölkerung mit ihren Mythen glaubhaft beeinflusst. Ein ungewöhnlicher Film, Antlers, ist sehenswert. The Eternals ist der neueste Marvel-Film, ungewöhnlich ästhetisch und farblich schön. Sicherlich ist die Geschichte die alte, gut gegen böse Wesen, die Menschen und oder ihm sehr ähnlich sind. Eine Welt, die schnell zu Ende sein kann. Angelica Jolie im hellen Amazonenkostüm, das sie besonders elegant erscheinen lässt. Athena gut und doch jeden Moment zu allem fähig, zerstörerisch. Und eine große Liebe und unerfüllte Sehnsüchte. Man fühlt sich nur gemeinsam stark und man kann dadurch die Welt vor den Monstern schützen, Schlimmeres verhindern. Die Wasseroberfläche erinnert an Bregenzer Opernbühne und die Geschichte könnte undurchsichtiger nicht sein. Dennoch gibt es das stimmige Grand Finale. Wes Andersons French Dispatch ist eine sehr schöne, sehr verschrobene Liebeserklärung und The New Yorker, die Zeitschrift, die monatlich lange Essays zu literarischen Themen bietet, in denen man stundenlang lesen und schwelgen kann. Nach typischer Anderson-Manier, der Film ist so aufgebaut in kleinen französischen Ambiente eines Dorfes, in dem die Charaktere schreiben und diese Geschichten dann in einem Städtchen des amerikanischen Mittelwestens gelesen werden. Viel Vergnügen beim Ansehen, mehrfach, wenn es geht, bitte. Es ist ein Sehvergnügen für die Fans, wie immer. Die Schauspieler, eine Familie, die immer wieder in die Regisseursfilme mitwirken, von Fred Murray bis zu Ed Norton und vielen, vielen anderen. Encanto ist eine malerische Disney-Geschichte. Ein Film, der die ganze Familie verzaubern wird. Perfektes Timing zum Erntedankfest in den USA kommt er in die Kinos und das mit viel spanischem Gefühl. Sowohl in den Bildern, die Heldin hat ein wunderschön besticktes Folklorekleid an und das magische Haus ist nicht nur voller schönster Blumen, sondern auch Mobiliar und Terrakotta-Dachziegel und Bodenfliesen. Diese sprechen mit uns Anklänge an andere Filme dieser Art. Wir sind an andere verwunschene Schlösser und Häuser erinnert, vielleicht auch an den magischen Realismus der mexikanischen Literatur. Die Geschichte ist teils Märchen, teils multikulturelle Einführung in die Kultur, die so sehr in den USA eine Rolle spielt. Die Heldin kam mit ihrer Familie nach Amerika, nach Nordamerika und lebt trotzdem in einer ganz separaten Welt, in den eigenen Träumen. Bis die Realität und Missverständnisse alles ein bisschen zu dunkel werden lässt und unsere Heldin alles wieder richten muss. Kein Disney-Film ohne Happy End, richtig? Verdad? deutsche Filme für Sie gesehen und ausgesucht und hier eine kleine Zusammenstellung. In the Fade aus dem Nichts, Regie Fatih Akim, ist Golden Globe Gewinner 2018. Katja, Christiane Krüger, verliert ihren Mann und kleinen Sohn bei einem Bombenanschlag, der speziell ihnen gegolten hat. Während ihr guter Freund, ein Anwalt, ebenfalls mit Migrationshintergrund, sich auf dem Rechtsweg gegen die aus rechtsradikalen Kreisen stammenden Verdächtigen bemüht, zeigt der Film die Seite der einsamen Frau, die mangels Beweisen freigesprochenen Täter weiter verfolgt. Ein einfühlsames Psychodrama von Regisseur Fatih Akim, und wie gesagt, ein ausgezeichneter, mit dem Golden Globe ausgezeichneter als bester ausländischer Film 2018 Film. In Zeiten abnehmenden Lichts. Bruno Ganz als Patriarch einer untergehenden Familie in dem untergehenden System Ostdeutschlands. An der Oberfläche wahrt er sein Gesicht, aber es brodelt schon lange. Die russische Freiheitskämpferin Schwiegertochter trinkt sich den Frust und den Verlust mit Wodka von der Seele. Wir laufen nicht davon, wir trinken, sagt sie, als ihr Sohn desertiert, totgesagt vom noch immer seinem sterbenden System hörigen Großvater. Er klammert sich an seinen Orden, Zeichen einer längst überholten Ideologie in den letzten Tagen. Auch der Sohn, der Großes schuf, wäre vielleicht auch lieber im Westen geblieben, als die Ehefrau der Patriarchen diesem blind folgte. Zuerst in die mexikanische Exilwelt, jetzt nur noch im stillen Momenten verkriecht sie sich in ihrem tropischen Wintergarten, ein Stückchen Mexiko, das sie sich bewahrt hat, wie auch ihre engste Freundin, die leise spanische Lieder summt. Das Beste ist ein kaltes Buffet bei der Ehrennadelverleihung eines DDR-Ordens. Was hat Würde noch für einen Sinn, wenn sie nur vom Stellvertreter verliehen wird, wenn man auf Seite 2 der Zeitung steht und wenn letztlich auch das Buffet wie die ganze Familienehre nur an der Oberfläche standhält und von einem kleinen Jungen, dem letztlich noch unter Ostvorzeichen Geborenen, zum Einsturz gebracht wird. Weit, per Anhalter und Couchsurfen um die Welt. Ein wunderbarer Film über die Weltreise per Anhalter und Schiff ohne Flugzeug eines Paares aus Freiburg, das sie 4 Jahre auf Reisen dokumentiert. Zu dritt nach Geburt des Sohnes kehren sie zu Fuß von Spanien wieder in die alte Heimat Freiburg zurück. Wir wären gerne noch ein wenig weiter mit ihnen gereist. Unbedingt ansehen. Zwischen den Stühlen Referendarzeit. Wer möchte Lehrer werden? Diese 4 Kandidaten machen viel durch. 4 sehr unterschiedliche Persönlichkeiten werden auf dem oft sehr steinigen Weg immer im Blick ihrer Prüfer, wohl kaum Mentoren, begleitet. Bis hin zum Bestehen der Prüfung, die sie auch in ein Leben entlässt, wo sie ständig andere beurteilen müssen. Erstrebenswert, auf jeden Fall sehenswert. Toni Erdmann, amüsante Vater-Tochter-Beziehung, einfühlsam ausgeleuchtet, der kultigste Film des Jahres 2016, 3 Stunden lang sehenswert. Toni lebt als Personalberaterin ein ewig gleiches Leben, erfolgreich muss sie jedoch Gefühle für ihre Klienten, für die vielen Entlassungen, die diese ihr weiterreichen, verdrängen. Als ihr Vater nachreist und mit seinem verschrobenen Witzen und seinen Alter-Egos, darunter der Life-Coach Toni Erdmann, den er mit allerlei Verkleidungen erfindet, in Form von erdachten Identitäten bis ins Herz dringt, erwacht bei ihr endlich die Tochter, die sich nichts sehnlicher wünscht, als ihren Gefühlen wieder zu trauen. Ich bin dann mal weg. H.P. Kerkeling hatte den El Camino nach Spaniens Wallfahrtsort genommen und darüber ein Buch der Selbstfindung geschrieben. Der Film nimmt sich das Buch zur Vorlage und bringt einen liebenswürdigen Hauptdarsteller, der zusammen mit einigen sehr hübschen und zuweilen recht komischen Partnerinnen diesen Weg nachvollziehen lässt. Ein großes Vergnügen, besonders für die, die weder in Bergsteigerschuhen noch in Badelatschen einen solchen Weg beschreiten wollen oder können. Danke. Dieser Film kam leider nicht in die USA. Es gibt eine Reihe von ähnlichen Pilgerfilmfahrten, Filmen wie mit Martin Sheen, der ebenfalls diesen El Camino erwandert ist. Paula ist die Geschichte der Malerin Paula Modersohn-Becker in Worpswede mit der Feuchtgebiete-Hauptdarstellerin der Schweizerin Carla Juri bestens besetzt, zeigt es eine starke Frau, die den Konventionen der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert nicht entspricht und ihre Freiheit als Künstlerin sehr ernst nimmt. Bildschöne Landschaftsaufnahmen und Kostüme, die Welt der Pariser Kunst und der Künstlerkolonie Worpswede gut nachempfunden. Marie Curie, Drama zum Leben der Wissenschaftlerin und Nobelpreisträgerin Marie, die zusammen mit ihrem leidenschaftlichen Mann forscht, wird nach der Nobelpreisverleihung verwitwet, als ihr Mann überfahren wird. Nun heißt es, sich selbst durchschlagen. Und zwar weiterhin als alleinstehende Wissenschaftlerin behaupten und ihren zweiten Nobelpreis alleine zu erarbeiten und ihn auch zugestanden zu bekommen. Einer der Filme, in denen es um starke Frauen geht, wie auch der Film Paula, unter anderem 2016 gedreht, sich besonders für Frauen und für deren Stärke und deren Leistungen einsetzt. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Visit the German Knödel at 951 Central Avenue in downtown St. Pete, Florida. Enjoy schnitzel and wurst, including their tasty vegan wurst, served with sauerkraut, potato salad, or fries, and German beer and wine. Dine in or take out. Call 727-631-2106. Language and Intercultural Training Services. Sprechen Sie Deutsch? German One-on-One Language and Intercultural Training Services offers a variety of services worldwide via Skype one-on-one. Would you like to improve your German, communicate in German, understand the culture, conduct business negotiations, travel in Europe, make new friends? German One-on-One offers you the following services: language training, assistance from native speakers and degreed college language instructors with many years of language teaching experience. Intercultural training. Certified trainers are available to instruct in intercultural communication. All instruction from your home or office via Skype for individualized training to improve your language, your vocabulary, grammar, and pronunciation for excellence in communication, in international formal business and friendly conversation settings with German-speaking Europe. Call 813-254-5088 or email us at myoneonone@yahoo.com. Roger Grünke Architect Incorporated. Our unique style is to build a bridge between a cultural past and a high-tech present, creating an elegant future for you. Sublime, simple, serene, a work of art that is your world, your tomorrow, you. Roger Grünke Architect Incorporated, roger@grunkedesign.com. Roger Grünke Architect Incorporated. Unser einzigartiger Stil. Wir bauen Ihnen eine Brücke zwischen kultureller Vergangenheit und Hightech-Gegenwart und schaffen eine Zukunft mit Eleganz. Vollendet, einfach, klar. Ein Kunstwerk, eine eigene Welt, ein Übermorgen für Sie. Roger Grünke Architect Incorporated. roger@grunkedesign.com. And Intercultural Training Services. Do you wish to speak English fluently? English One-on-One Language and Intercultural Training Services offers a variety of services worldwide via Skype One-on-One. Would you like to improve your English? Communicate in English, understand the culture, conduct business negotiations, make new friends? English One-on-One offers you the following services: language training, assistance from degreed college language instructors with many years of language teaching experience in both English and German. Intercultural training. Certified trainers are available to instruct in intercultural communication. All instruction from your home or office via Skype for individualized training to improve your language and cultural assimilation, your vocabulary, grammar, and pronunciation, for excellence in communication in American formal business and friendly conversational settings. Call 813-254-5088 or email us at info@germanradioshow.com. Visit Austrian-run Lagerhaus Brewery and Grill in the East Lake Woodlands Shopping Center in Palm Harbor, Florida, for the best beers brewed by Brewmaster Franz, and pub foods along with Wiener and Jägerschnitzel and homemade sausages in the old country tradition. www.lagerhausbrewery.com. LagerhausBrewery.com for info and daily opening hours. Don't forget, they also have their own wonderful pizza, Brewmaster Pizza, Italian style. And call them at 727-216-9682. 727-216-9682. Konzerte? Das Florida Orchester lädt Sie zu seinen Konzerten der Pops- und Masterworks-Serie ein. Unter der Leitung von Maestro Michael Francis spielt das Orchester in den drei Hallen der Tampa Bay. Die deutsche Funksendung bringt Ihnen Gespräche mit deutschsprachigen Solisten und Gastdirigenten dieses Orchesters und auch einige mit Maestro Francis selbst im Audioteil der Sendung. Karten bekommen Sie für die verkehrsgünstig gelegene Ruth Eckert Hall, wo das Orchester sonntags spielt, oder samstags für das Mahaffey Theater in St. Petersburg und Freitagskonzerte im Strass Center for the Performing Arts in Tampa. Auch vormittags gibt es Coffee-Concerts und Sonderkonzerte. Auch in Parks, in Schulen und Krankenhäusern spielt das Orchester mehrmals im Jahr. Wer dieses fantastische Orchester noch nie gehört hat oder einmal reinschnuppern möchte, sollte dies unbedingt hier tun. Unter 18-Jährige haben freien Eintritt zur Masterworks-Serie und Karten beginnen schon bei $15. Wir, das kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen, können uns glücklich schätzen, dass wir hier ein hauptberufliches Orchester in dieser Qualität unser eigen nennen können. Sie können sich an der Abendkasse oder per Telefon Einzelkarten oder Abonnements bestellen. Kartenpreise beginnen schon bei $15. Rufen Sie an 727 892 3337 oder gebührenfrei von außerhalb 1800 662 7286. Deutsche Funksendung, die jede Woche mit einer neuen Sendung und einem neuen Eintrag in unseren Blog zum Lesen und Ausdrucken immer sonntags zu Ihnen kommt. Sie können uns hören über www.germanradioshow.com, dazu den Link der gewünschten Sendung auf unserer Podcast-Seite öffnen oder herunterladen. Sie können viele der Texte auch mit Fotos dazu auf unserer Blogseite unter www.germanradioshow.blogspot.com lesen und ausdrucken. Wir bringen Ihnen in jeder Sendung Links zu den vielen kleinen Videos deutscher Schlager von Klassik bis Popmusik auf www.youtube.com und das schreibt sich www.youtube.com. Schreiben Sie uns gern über info@germanradioshow.com und wir schicken Ihnen alle Details noch einmal schriftlich zu. Und sagen Sie es weiter, vor allem Ihren Freunden in aller Welt, die deutsche Sendungen gerne hören und lesen. Und wir freuen uns, wenn Sie bald auch mit zu unserem Fanclub auf Facebook oder einfach zu unseren Hörern und Lesern dazugehören. Schreiben Sie uns, wir freuen uns. Ich wünsche Ihnen noch eine tolle Woche, bis zum nächsten Eintrag. Ihre Susanne Nielsen und ich sage Tschüss, Ciao, auf Wiederhören auf dieser Welle.